dem Schöpfer, der alles erschuf aus dem Nichts, dem Geber des Guten und Vater des Lichts, dem König der Könige, Herrn aller Herren, dem sollte ich meine Anbetung verwehren. Engel rufen heilig, heilig ist der König, und alle Kreatur ist diesem Schöpfer untertänig. Sein Zepter ist Gerechtigkeit, seine Herrschaft hat kein Ende. O, lobt ihn alle Völker mit Herzen, Mund und Händen. Jesus, mein König, ich biete dich an. Du nur bist heilig, ich kann dir nicht nahen. Herrlicher Gott, dir sei Ehre und Macht, Herrschaft und Ruhm durch Anbetung gebracht. Verwundet, geschlagen, verspottet, verhöhnt, entwürdigt, erniedrigt, verlacht, abgelehnt, gestorben am Kreuz ist dort nicht irgendein Mann. Gott selbst stirbt als Mensch, das war sein Rettungsplan. Worte sind zu wenig, um zu zeigen, was geschah. Der ewig große König macht Unmögliches wahr. Er kam, um zu zerstören die dunkle Sündenmacht. Hat Liebe, Licht und Leben ins Finstere gebracht. Jesus, du kamst für mich, hast es vollbracht. Du hast den Zugang zu Gott freigemacht. Du nahmst den Zorn deines Vaters auf dich, legst deine Heiligkeit nun auch auf mich. Geheiligt, vergeben, die Schuld weggetan, darf ich mich dem Vater nun freimütig nahen. Denn Jesus ist Opfer und Priester in einem und macht Gottes Feinde nun zu seinen Freunden. Weil durch dieses Opfer Vergebung geschieht, weil Gott uns durch Jesus nun heilig ansieht, wird nun die Gemeinschaft mit Gott zur Wirklichkeit, schon hier in diesem Leben und in Ewigkeit. Ich, Jesus, mein Priester, du trittst für mich ein. Mich heilig, vergeben und rein, zum Thron der Gnade hab Zugang ich nun. Jesus, ich kann aus mir selbst doch nichts tun. Jesus, ich gebe mich selbst dir ganz hin, denn alles andere macht keinen Sinn. Mein König und Priester, mein Retter und Herr, wenn ich nur dich hab, dann brauch ich nichts mehr.